Blockchain-Anwendungsbereich 4. Tokenisierung. Price Discovery. Durch Blockchain-Konnektoren wie zum Beispiel Comet und Co. Problembeschreibung. Werden jegliche Werte als Token einer Blockchain dargestellt, so entsteht eine noch nie zuvor dagewesene Kompatibilität unter den unterschiedlichsten Vermögensklassen. Wir haben das Problem der Interoperabilität nun schon öfter angesprochen und ich will die Blockchain-Konnektoren hier zu Beginn dieses Kapitels noch einmal ausführlich erläutern. Ein großes Problem in der realen Welt besteht derzeit darin, dass richtiges Vertrauen nur innerhalb einer kleinen Gemeinschaft möglich ist und es sich dann nicht mit Vertrauen verknüpfen lässt, das vielleicht anderswo besteht. So sind viele der heute existierenden Geschäftsmöglichkeiten zahlreicher Unternehmen entstanden. Anstatt direkt in eine Firma zu investieren, nutzt ein Investor seine Hausbank als Mittelsmann. Oder nachdem ein Käufer die Produzenten in China nicht kennt, nutzt einen Großhändler für die Zulieferung. Oder nachdem ein Unternehmen den Daten einer fremden Firma nicht blind vertrauen kann, nutzt es Auditoren, um die Einhaltung gegenüber Normen und Qualitätsstandards nachzuprüfen. All diese Service-Dienstleister verlangen für ihre Dienstleistungen eine Gebühr. Was jedoch, wenn sich Vertrauenpools zusammenschließen lassen könnten? Dies würde die Mittelsmänner eliminieren und so zu einem deutlich besseren Preis führen. Man spricht hier in den Wirtschaftswissenschaften von der Preisfindung oder auf Englisch auch von Price Discovery. Die Lösungsbeschreibung. Das Internet bewerkstelligte in den 80er Jahren etwas Ähnliches bereits mit Informationen. Damals wurden Intranets, welche getrennte Informationspools von Universitäten oder Firmen darstellten, über das TCP/IP-Protokoll zum Internet zusammengeschlossen. So konnten Menschen nicht nur auf die Information des eigenen Pools, sondern auch auf die Information der ganzen Welt zugreifen. Der Grund, warum also Blockchains so wichtig sind, besteht darin, dass diese Pools aus Vertrauen über ein Protokoll zu einem größeren Netzwerk zusammenschließbar wären, in dem jeder Nutzer nicht einer Person, sondern jeweils der gesamten Gemeinschaft vertrauen könnte. 2016 habe ich zusammen mit meinem Co-Founder Tobi ein solches Netzwerk im Comet White Paper definiert. Du findest die Infos auf www.comet.network. Meine Hypothese damals lautete, ein Blockchain-Zusammenschluss würde mindestens genauso viele Industrien durch Vertrauensinteroperabilität revolutionieren, wie es das Internet einst durch die Verknüpfung von Informationen aus verschiedenen Quellen getan hat. 2018 ist mit Hilfe des Coblox Research Teams die erste Prototypenversion eines solchen Netzwerks live gegangen. Es wird spannend sein zu sehen, wie Comet die Welt auf Basis der Blockchains revolutionieren wird. Firmen, Regierungen und öffentliche Einrichtungen können ihre eigene Blockchain dann über Comet komplett kostenlos, Open Source und vertrauenslos an andere Blockchains anbinden. Sie haben jedoch weiterhin die komplette Kontrolle über den eigenen Konsensus, können aber ohne einen fremden Dritten auf andere Blockchains zugreifen. Falls du hier mehr Infos dazu haben möchtest, geh einfach ins Internet und suche nach Julian Hosp Comet. Ein paar Herausforderungen. Man sollte meinen, dass ein solches System spezielle Blockchains benötigen würde. Doch als wir Comet definiert haben, haben wir extra darauf geachtet, ähnliche Grundlagen wie das TCP/IP-Protokoll zu benutzen. Statt komplexer Voraussetzungen verwenden wir simple Basisbausteine der Hashed Timelock Contracts, HTLCs, sodass praktisch jede Blockchain angebunden werden kann. Die größte Herausforderung in diesem Netzwerk ist jedoch das Routing des Vertrauens. Wenn man weiß, wonach man sucht, ist es einfach. Doch bei einer Suchanfrage, wie zum Beispiel vertrauenswürdige Immobilie, wird sich das Netzwerk gerade am Anfang noch nicht so leicht tun, optimale Ergebnisse mit Vertrauensevaluierung zu kreieren. Ein paar Alternativmöglichkeiten. Einige Firmen versuchen ebenfalls ein solches Netzwerk zu kreieren, doch wollen sie dies mit Hilfe eines neuen Tokens, also einer neuen Blockchain, umsetzen. Das würde aus meiner Sicht dasselbe Problem mit sich bringen, als wenn TCP/IP kostenpflichtig wäre. Die einzelnen Intranets, also die Blockchains, sollten spezialisiert und kommerzialisiert bleiben. Die Verbindungen dazwischen müssen meiner Ansicht nach jedoch Open Source und kostenlos sein. Eine tokenisierte Gesamtlösung hätte jedoch den Vorteil, dass Routing vereinfacht wäre. Nachdem sich dieses Problem auch beim Internet hat lösen lassen, hoffe ich, dass sich dies bei einer tokenfreien und Open Source Lösung wie Comet ebenfalls umsetzen lässt. Ein paar Praxisbeispiele. Anwendungsbeispiele gibt es hier zahlreiche. Das ist einer der Gründe, warum ich dieses Buch über Blockchain 2.0 Applikationen über Bitcoin hinausgeschrieben habe. Ich will damit andere Menschen ebenfalls inspirieren, vertrauen, zu vernetzen. So liegt es mir ganz besonders am Herzen, dass so viele Menschen wie möglich an kreativen Lösungen im Blockchain-Bereich arbeiten, um diese mit anderen Bereichen zu verknüpfen und damit ganze Industrien zu revolutionieren. Auf Basis der Kryptowährungen gibt es bereits einige Partnerschaftsmöglichkeiten, wie das Lightning Network, Raiden, Interledger und einige mehr. Als nächstes kommen die anderen Bereiche, welche eben gerade im Kommen sind. Wie bereits erwähnt, findest du alle Infos zu Comet und den Anwendungsmöglichkeiten auf www.comet.network. Im nächsten Abschnitt gehe ich auf ein paar Bereiche ein, die ganz besonders von einer Tokenisierung im Blockchain-Bereich profitieren würden.